Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und dann Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute haben wir wieder das Thema Zukunftswünsche für Sailor Moon Charaktere. Wir sind Meso und Rusty und... Hallo und zu Gast ist Flora One. Hallo Flora. Hi. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, die Folge 5 in dieser Miniserie. Na, sind das schon so viel? Nein. Ich glaube drei. Drei. Das ist die Folge 3, okay. So, hast du durcheinander gebracht. Fünf war die Kurzgeschichten, haben wir 4 Stück gemacht. Ja. Genau. Zukunftsaussichten haben wir 2 Stück gemacht. Oh Mann. Ja, das ist schon mal ein richtig guter Start hier. Ja, genau, das ist die dritte. Und das sind, wir haben über die Autos und die Inners gesprochen und jetzt kommen die Nebenfiguren. Und wir haben noch nicht so viel über PGSM geredet und deswegen fangen wir damit an. Weil jetzt kann Rusty auch mal was sagen. Yeah. Ja, ich wurde damit beauftragt, anscheinend vor allem für die Shiteno, mir so eine Zukunft zu überlegen, weil wir sehen ja, dass die irgendwie so halb wiederkommen und wenn man sich ein menschliches Leben für die macht, dann kann man ein bisschen was finden. Zum Beispiel bei den Senshi in PGSM wissen wir ja, wie deren Zukunft in etwa aussieht. Ja, Mako kriegt ihren Blumenladen. Ami wird Ärztin. Minako bleibt eitel. Sängerin bleibt. So war ja vor. Naja, wir sehen das alles mit einem kleinen Stillframe jeweils. Sie ist in einem Studio in London und nimmt irgendwas auf. Also denke ich, dass sie weiterhin eine Musikkarriere hat. Ja. Oder was derartiges. Und Ray. Und Ray trainiert, ist in irgendeinem Priesterinnen-Seminar und entwickelt ihre Kräfte weiter. Also sie geht da voll in die Richtung, die sie in allen Canons einschlägt. Auch in PGSM. Ja, und bevor wir zu Shiteno kommen, noch eine kurze Fan, weil es gibt ja das Special, das Hochzeitsspecial, wo wir alle diese Zukünfte sehen. Und da gibt's eine gewisse zeitliche Verzögerung. Als Mamoru die Shiteno braucht, dauert es eine Weile, bis sie kommen. Und da gibt's natürlich die Fantheorie, weil die ein menschliches Leben haben und dann dauert's eine Weile, bis du dahin kommst. Dann kannst du nicht einfach alles, dann kannst du dich nicht da einfach aus dieser Zwischendimension rüberbeamen, in der sie in der Serie enden. Sondern da ist schon der Wunsch, dass sie ein echtes Leben kriegen. Weil das ja auch so ein Ding war für Shin, die menschliche Existenz, die Kun Saito hatte für eine gewisse Zeit. Und da erinnere ich mich gar nicht mehr. Seine Einführungsfolge war ein Mann ohne Gedächtnis. Was? Er findet die Schildkröte, die Motoki abhanden kommt. Okay. Und Mamoru und Usagi haben viel Mitgefühl mit seiner Situation und wollen ihm helfen. Ja. Und sein Problem ist, dass die Erinnerungen, die dann so nach und nach wiederkehren, nichts sind, was er wirklich haben will. Weil es die Erinnerungen an Kun Saito sind. Ach, Kun Saito bis dahin noch gar nicht. Ganz dunkel. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Doch. Und als zum Schluss Kun Saito stirbt, sieht man noch für eine Sekunde, wie Shin ebenfalls geht. Also sich verabschiedet sozusagen. Also er hat immer dieses menschliche Hintergrundgeräusch noch ein bisschen drin. Aber das heißt nicht, dass er als Shin wiederkommt. Er kann ganz anders wiederkommen. Und ich liebe auch diese Fanfictions, wo die Shiteno wiederkommen. Du hast dir jetzt die Zeit auch so geschrieben. Ja. Also Rusty, was? Da bist du ja nicht allein, das machen wir ganz, ganz viele. Ja. Ja, weil es auch kein... Naja. Ja, ich bin damit, wie die Serie die Shiteno-Handlung abschließt, nicht zufrieden, weil sie als Dark Kingdom Shiteno jeder ein sehr gut geschriebenes Ende finden. Und dann wird das zum Schluss alles eingeebnet, indem sie alle dann, unabhängig davon, wie sie vorher zu Endymion gestanden sind, rennen sie ihm alle strahlend wieder in die Arme zum Schluss. Wo ich denke, das nivelliert eben alles, was vorher passiert ist, als wäre es nie geschehen, Star Kingdom. Und das mag ich jetzt nicht so. Können wir vielleicht einfach mal zu unseren Zukunftswünschen für die kommen? Genau. Dann die Sache ist, bitte. Mir fehlt für einen was. Also ich habe für Jedi bis jetzt noch nichts gefunden. So. Ja, der ist nicht so charakterisiert, aber ja. Mach mal die anderen. Ich habe Ideen. Also Nefrito, der hat ja schon im Crown, der ist ja in der menschlichen Form immer wiedergekommen und hat im Crown gearbeitet. Ja. Er arbeitet weiter im Crown und eventuell schippen wir ihn mit Armin. Ja, dafür gibt's einfach so schöne Fanfiction. Und ich denke, das Crown ist auch schön, weil wir haben eine richtig schöne Motoki-Freundschaft. Ja. Und das, das ist sowieso die Sache mit dem Crown, generell. Mhm. Das, egal, ob es jetzt eine Karaoke-Parlor ist oder irgendwas, ich sehe ganz viele Wünsche für das Crown, dass das für immer, immer, also Motoki arbeitet dafür immer. Das ist kein Nebenjob. Mhm. Das, wie seht ihr das? Ja, ich denke, er ist ja nicht der Chef von Crown. Und ich denke, irgendwann wird vielleicht Makoto ihren Blumenladen mit Kaffee aufmachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Motoki da mit seiner Gastro-Erfahrung da den Kaffeeteil schmeißt und sie den Blumenteil schmeißt. Ja. Dass er also seinen eigenen Laden nachher hat, weil so toll ist dieses Karaoke-Teil jetzt auch wieder nicht. Und ja, es ist eben in PGSM auch und wird nicht gesagt, dass es ein Familienbetrieb wäre. Und der Boss, den er hat, wird nur einmal erwähnt. Also er sagt, ja, der Boss hat gesagt, ich soll hier einen Großputz machen oder so. Und dann ist ihm seine Schildkröte abhanden gekommen beim Saubermachen. Ja. Und das ist nur die einzige Erwähnung, dass es einen Boss gibt hier. Andererseits, Motoki mag sein Leben. Er ist ja in eine neue Wohnung gezogen und hat sich dabei irgendwie den Arm gebrochen. Und trotzdem, er ist total happy, von zu Hause auszuziehen. Und ich denke, einen Job zu haben, eine Wohnung zu haben, eine Freundin zu finden, ist ein Riesending für ihn. Ja. Aber zu Motoki, gut, wir sind jetzt schon bei Motoki. Motoki aber, heiratet ja auch. Also, ja, die beiden. Also genau. Verloben zumindest. Dann machen wir kurz Motoki zu Ende, weil der ist... Ja, wir wissen von dem Special, von dem Hochzeitsspecial, dass er den Strauß fängt. Und ihn Makoto gibt und sie sagt ja. Und er hat in der ganzen Folge immer schon Hints und Andeutungen und ja, die heiraten schon sehr, sehr früh. Das ist eigentlich ein untypisches Tempo für Usagi, aber wäre das nicht eher so dein Stil? Und Makoto ignoriert ihn ganz bewusst, antwortet nicht. Und es ist aber schon ein Thema, was sie haben anscheinend. Und er wartet drauf, dass sie mal was signalisiert. Also er wartet nicht, sondern er signalisiert dann schon eine ganze Menge selber. Ja. Und ja, also ich denke, dass Motoki auch wirklich glücklich wird als Familienvater. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Ja. Eine Menge Schildkröten, eine Menge Kinder. Das könnte also eine Menge Schildkröten garantiert. Und er ist ja auch schon vertraut mit dieser ganzen Senshi-Sache. Er weiß, es sind Kriegerinnen. Er unterstützt das vollkommen. Er würde sich prima in den ganzen Freundeskreis einfügen. Sie lieben ihn sowieso schon. Ja. Und er ist aber auch so ein Netter. Er bringt Makoto Essen, als sie übernachtet im Karaoke, um ein Auge auf ihre Freundinnen zu haben. Die beiden sind super füreinander. Ja. Zwei sehr, sehr fürsorgliche Menschen, die sich dann gegenseitig Gutes tun, von morgens bis abends. Ja. Also da sehe ich, ja. Und vielleicht bleibt er ja auch im Crown und macht irgendwas Tolles aus dem Crown. Ich finde, das Crown ist super Location für die Senshi, aber nicht unbedingt für Motoki. Ja. Weil überwiegend sitzt er eben am Empfangsschalter rum und hinterher putzt er die Räume. Also so aufregend ist es nicht. Wir sind bei den Shiteno wieder. Also eine Freiheit, da stimme ich auch zu. Ja. Die Motoki-Freundschaft, die finde ich eben sehr wichtig. Dass er die hat und das kann man und dass er dort arbeitet, das kann ich mir, also dass er das dann irgendwann voll im Griff hat. Ich kann mir ihn nämlich super vorstellen, weil die arbeiten ja überwiegend mit Jugendlichen. Und da ist so ein ganz, ganz lieber Mensch wie Motoki, ja, schön und gut, aber ab und zu brauchst du mal einen, der knackig die Sau rauslässt und sagt, jetzt wird sich ja aber benommen. Ja. Ordnungshüter. Ja. Drin dann. Und ich glaube, dass die Kids sich hier vorbildlich benehmen werden, wenn eine Freitorschicht hat. Das ist echt eine gute Idee. Ja. Weil ich denke, dann kannst das balanciert sich gut aus. Der Nette und der etwas autoritärere und der damit Schmackes für Ordnung sorgt. Und ich denke, das passt. Die werden auch nie überfallen. Nie. Kriegen kein Ärger mit irgendwelchen Schutzgeldsoppressen. Da kommt dann entweder Makoto oder eine Freito und dann ist diese Hütte wieder friedlich. Ja. Aber ja, wenn das vereinbar ist und es gibt eine Menge Fanfiction, die für eine Freito dann versucht, ihn das Dortige, dass er mal auf die Berufsschule geht oder irgendwas lernt. Und das ist die Frage, kriegen die Shiteno, kommen sie zurück und haben die Erinnerungen an ein Leben als moderner Japaner? Oder kommen sie zurück mit den Erinnerungen von vor tausenden von Jahren und sind hier praktisch ein Fish out of water? Na, bei der Freude haben wir ja gemerkt, bis zu einem gewissen Grad wusste er Bescheid. Weil er sich als er noch Shiteno war, rumgetrieben hat in. Ja, wie gut kennen sie sich aus in der modernen Welt? Das ist schon eine Frage. Ja. Ich komme jetzt zur Zeit dazu kommen. Das war mein bester Haltfall seit Ewigkeiten. Also, ich weiß nicht warum. Er wird Star-Pianist. Oder so ein Popstar-Pianist. Ja, und dann ein Duett mit Minako. Einfach, weil ich es lustig finde. Ja. Und den beiden würde ich auch eine ziemliche Rivalität geben. Ja. Weil die ja beide so dickköpfig sind. Sie können kooperieren. Aber sie geraten dann auch sofort wieder aneinander, weil diese Kooperation mit Tsuzaru und Minako ist ja in der Serie auch nicht so toll gelaufen. Ja. Sie haben sich geeinigt und dann hat Minako ihren Teil nicht eingehalten. Und dann ist nichts draus gefolgt. Also sie hätten diese Kooperation fortführen sollen. Das war ein großer Wunsch von mir. Dass da viel, viel mehr zusammen intrigiert wird und nicht, dass man einen Versuch macht und er scheitert und danach war Zollseiter nämlich auf sich gestellt, mit dem Job Endymion zu hüten. Ja. Und Minako hat sich aus dieser Nummer dann rausgezogen und dann war nichts mehr und das ist schade, das ist so eine verpasste Gelegenheit und ehrlich gesagt, Minako wäre doch eigentlich schlauer. Ja. Ich denke, dass Minako in der Serie diesen extremen Vorteil gut erkannt hätte. Und klar, die können das fortführen. Ich schippe sie nicht sehr, wenn dann nur ganz halbherzig, weil ich denke, Tsuzaru ist schwierig. Da musst du, ich weiß nicht, ob zwei, die sich so ähnlich sind in ihrer Sturheit und in ihrer Zielfokussiertheit und mit ihrem Ehrgeiz und allem, ob das passt. Und also ich würde sie jetzt auch nicht Minako Männer mag, wissen wir auch nicht. Und Tsuzaru mag Endymion. Lol. Und das ist ja wirklich die in der Serie das am meisten angedeutete Ship, was wir überhaupt haben. Ja. Also jedes Mal, wenn sich Mamoru ein Hemd auszieht, ist plötzlich Tsuzaru da. Das ist auch schön. Es gibt dieses Fan-Musical. In Deutschland gab es ja Fan-Seramio-Versionen von Yume und Yume hat ein PGSM-Musical gemacht. Leider, bevor wir im Fandom drin waren und bevor wir auf Conventions gegangen sind, ich habe sie nie gesehen. Ich bin ein Jahr zu spät erst gekommen. Aber die haben die stärksten Stimmen in ihrer Gruppe waren Tsuzaru und Minako und die haben beide dann entsprechend Liebeslieder gesungen, nicht füreinander, sondern Minako eben für ihren Job und Tsuzaru für seinen, sprich für Endymion. Und das passt. Aber wünsche ich ihm das für die Zukunft? Also eine Rivalität ein bisschen. Nicht ganz so krass wie davor. Ja, aber wie in der Zukunft steht er zu Momoo? Oh, das ist eine gute Frage. Und ehrlich gesagt wünsche ich ihm nicht, dass das eine unerfüllte Liebe, einseitige Liebe seinerseits ist. Ich wünsche ihm, dass er was anderes findet. Ich wünsche ihm immer, dass er seinen Zollseid kriegt. Seinen Kunstseid. Ja. Ich mag total die beiden. In PGSM? In PGSM. Ja, generell für alles. Für alles immer. Weil in PGSM sehe ich irgendwie nicht die Möglichkeit. Na, die haben. Nee, die Möglichkeit nicht, nö. Das, ja, okay. Ehrlich gesagt, es ist alles möglich, die haben eine Bruderdynamik total, weil sobald Kunzeite irgendwas macht, von dem er weiß, dass Zeus also das missbilligen wird, dann rennt er hin auf direktem Weg und sagt: Weißt du, was ich vorhab? ich werde Intimion entführen. Und dann sagt er, was wirst du machen? Und dann und streiten sie sich. Und umgekehrt, im Gegenzug notorischer Befehlsmissachter und außerdem allen auf den Keksgeher, einschließlich Kunzei. Ja. Genau. Indem er ihnen ungefragt irgendwelche Erinnerungen in den Kopf drückt, ja, die sie nicht wollen. Die beiden gehen sich ständig auf die Ketten und das ist eigentlich eine sehr angenehme Dynamik, weil das kann man. Lustig. Keiner kann den anderen irgendwie unterkriegen. Keiner kann eine Überhand gewinnen hier. Sie sind sehr, sehr auf Augenhöhe und das passt dann schon gut. Ob das jetzt beruflich oder privat gut läuft, aber das wünsche ich ihnen, dass sie einfach diese sehr, sehr starke Kunzeito-Zeusaito-Achse haben und ich kann das völlig shippen. Ich schippe es immer so ein bisschen tragisch, dass sie es eigentlich wollen würden, aber noch nicht so weit sind. Ja, kann ich mitgehen, muss ich wirklich sagen. Ja. Und dass Zeusaito, wenn er wiederkommt, Berufsmusiker ist, das ist ja auch so ein Ding von mir, wo ich dachte, warum kann er Klavier spielen? Um Klavier zu spielen, muss er eine... Weil ich gehe nicht davon aus, dass der Silver Millennium Pianos hatte. Da hat er wahrscheinlich Harfe gespielt oder sowas. Ja. Irgendein älteres Instrument oder ein ganz anderes Instrument. Das Piano ist eben schon ein sehr, sehr modernes Instrument. Und das heißt, wenn er Piano spielt, dann hat er irgendeine menschliche... Also dann hat er vorher vielleicht eine menschliche Persönlichkeit gehabt, die dann in Zeusaito einfach aufgesogen wurde, mitsamt Pianokenntnissen. Wobei auch ganz, ja. Ich meine, wenn sie wirklich tatsächlich wiedergeboren sind, dann ist das, kann das ja einfach, ich meine, ich glaube schon, er hat ja was Künstlerisches in allen seinen Iterationen. Zeusaitos Macht beruht ja großteils auf seinem Klavier. Auf Musik überhaupt, ja. Generell. Ich weiß es nicht. Man müsste jetzt einfach mal jemanden fragen, der sich gut mit dem Klavier auskennt. Wie gut kann man umsteigen auf Klavier von anderen Instrumenten und wie gut. Und gerade wenn es die Harfe ist, sehr gut. Mhm. Also die Harfe ist ja eigentlich nur ein gekipptes. Du haust jetzt mit Hämmerchen auf die Saiten und nicht mehr mit Fingern. Also an sich ist das. Ich finde die linke Hand auf dem Klavier, ich als Nicht-Klavierspielerin finde die linke Hand immer so mühsam, weil ich Rechtshänderin bin. Das ist also meine Schwester ist Harfenistin und die hat nie wirklich Klavier gelernt, aber sie kann Klavier spielen, weil sie Harfe spielen kann. Okay, nicht im geringsten so gut, wie sie Harfe spielt, aber sie kann es. Okay, das ist sehr, sehr cool. Dann nehmen wir das mal an. Ja, dann können wir das als gegeben annehmen. Wenn er sehr musikalisch ist, dann wird es eigentlich... Ja. Wenn Zeus also generell, ist, egal welches Instrument du spielst, wenn du ein Instrument gut spielst und Takt und etc. und gewöhnt bist, mit zwei Händen verschiedene Melodien zu spielen, dann ist der Umstieg auf ein anderes Instrument immer leichter. Gut. Und generell ist natürlich, wenn du Bläser bist, der Anstieg auf ein anderes Blasinstrument leichter, und wenn du Streicher bist, auf ein anderes Streichinstrument etc. Ja. Aber gerade die Harfe ist eigentlich dem Klavier sehr verwandt. Ach gut, sehr gut. Das passt ja hervorragend. Ja, und dass er einfach musikalisch ist, in einem extrem hohen Maß, davon gehen wir aus. Und das wäre schon ein schöner Berufswunsch, den würde ich ihm auch wünschen, dass er einfach Gelegenheit kriegt, sehr viel Musik zu machen. Ruhig auch mit verschiedenen Leuten, weil er selber, denke ich, tendiert dazu, alleine hinter seinem Klavier zu sitzen, bis er umfällt. Und dass er da mal aus sich rausfindet und mehr mit anderen Leuten macht, das wäre eben mein Wunsch für ihn, dass er schöne musikalische Kooperationen mit allen möglichen Leuten macht. Okay, Kunzeito. Kunzeito, das Problem war, er war schon charakterisiert. Ich empfinde ihn immer als extrem clever. Und ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich ihm entweder die Rolle eines Geschäftsmanns zugewiesen oder aus irgendeinem Grund Politiker. Und ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, wie Politik in Japan funktioniert. Also, Uff. Also wenn wir ihn charakterisieren als einen, der dafür sorgt, dass der Laden läuft, würde ich ihn nicht in die Politik stecken, weil man dort, glaube ich, in Japan sehr viel sich in bestehende Strukturen einbinden muss und überall Kompromisse machen muss und auf andere Leute Empfindlichkeiten und auf gewachsene Machtstrukturen wahnsinnig viel Rücksicht nehmen muss. Und da sehe ich halt Kun Saito überhaupt nicht auf irgendjemandes Belange Rücksicht nehmen. Also Geschäftsmann wäre halt schon so ein Ding, dass er, aber... Ja. Ich glaube, ich mach mal kurz. Oder irgendwas, vor allem, wo er clever sein muss, damit das hinhaut, aber... Und wenn, vor allem, wenn die finanziell unabhängig sein wollen und nicht unbedingt von Mamoros ehemaligen Juwelenrauben leben müssen. ja, denke ich auch. Okay, Rusty hat sich ganz kurz hier... Muss ganz kurz passieren, aber ja, was meinst du dazu? Ja, also ich muss sagen, ich bin ja, was die Shiteno angeht, gar nicht so tief drin. Deswegen finde ich das sehr viel schöner zu hören, was ihr da für schöne Ideen für die habt. Ja. Da die immer besser sind als das, wo ich bei den beiden rauskomme, ganz ehrlich. Ja. Aber also, ja, ich bin da mal ganz bei euch. Ich finde das eine schöne Idee. Was ich nicht will, obwohl ich es liebe, ist in der Episode 0, sind sie ja Polizisten. Alle vier. Ja. Und ich finde nicht, dass beide, alle vier dasselbe. Ja. Das finde ich sowieso nie. Das mag ich ja auch in der Original. Deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich kein Senshi-Shipper bin. Weil einfach alle, die sind so unterschiedlich, diametral unterschiedlich angelegt, in alle vier Himmelsrichtungen unterschiedlich angelegt. Und denen alle dieselbe Liebe mit denselben vier Mädels und dieselben Berufe und etc., das ist mir zu Boyband. Ja, wir haben in Sierra Mew einen interessanten Canon für die Shiteno, und zwar haben die ein Unternehmen, das damit anfing, dass Kun Saito Kristalle gesammelt hat, dann angefangen hat, Kristalle zu importieren, damit zu einem unfassbaren Topf Geld gekommen ist und jetzt ein Business etablieren will, indem er Shows sponsert, Unterhaltungsshows und Konzertreihen. Und das ist dann eben, das ist, glaube ich, Starlight Ryusei Densetsu, als er ein Konzert sponsert, in dem die Three Lights auftreten und auch mit Shiro. Und das wird eben von dieser Kristallfirma gesponsert. Und in dieser Firma haben die alle vier ganz unterschiedliche Aufgaben. Ja, das kann ich eher sehen. Ja. Nefreito ist der künstlerische Direktor, Jedaito macht die Security, Kun Saito besorgt das Geld. Das funktioniert. Generell, Charaktere sind halt dann immer für mich spannend, wenn sie ihre eigenen Dimensionen haben. Und das ist immer dann weg, wenn alle irgendwie das selber machen. Ich meine, ich kann Kunst halt schon als Politiker sehen, muss ich schon sagen. Also das passt schon mit rein. Ob jetzt in die japanische Politik direkt, generell oder nicht. Aber ich meine, jede japanische Firma hat die Stellung, die... Also das ist eine Berufsbezeichnung, das heißt The American. Das ist sehr ironisch. Das ist... der Mensch in der Firma, der sich traut, den Chef zusammenzuscheißen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Das heißt, ja, das ist alles trotzdem natürlich hierarchisch und etc., aber es gibt trotzdem diese einzelnen Personen überall in allen Strukturen, die einfach auch mal Tacheles reden. Das finde ich eine sehr sympathische Jobbeschreibung. Ja, The American. Ja. Und deswegen auch sowas kann ich mir als Kunstzeit durchaus vorstellen, sei das in der Politik oder sei das irgendwo anders. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie Ihre Kräfte behalten, dass Sie nicht nur in Anführungszeichen Menschen sind, dass Sie Ihren Shiteno-Job weitermachen, dass Sie zum Beispiel Yomas bekämpfen, weil das ja gerade in PGSM die Senshis jetzt nicht mehr machen. Irgendeiner muss den Job ja machen. Und ich denke mal, was immer sie beruflich tun, muss so organisiert sein, dass sie jederzeit mal eben für ein paar Stunden weg sein können. Ja, und das limitiert dann schon gewaltig die Möglichkeiten. Und das andererseits, dadurch können sie sich aber auch ergänzen. Ja. Und ich habe gerade gesagt, dass die Shiteno ihre Kräfte behalten sollen, das wünsche ich mir. Dass sie Weil die für... Zenshide halten ihre Kräfte ja nicht. Nein. Und irgendeiner muss ja hier die Yomas im Zaum halten. Die gibt es ja trotzdem noch als, sag ich mal, natürliches Phänomen, auch wenn sie nicht ja, ich finde es trotzdem schön, wenn es auch die Zenshide ihre Kräfte ehrlich gesagt, ja. Können. Ich habe mich damit nie abgefunden, dass sie ihre Kräfte verlieren. Und ich denke auch, also das wünsche ich mir sowieso in PGSM für die Zenshide, dass sie ihre Kräfte wieder gewinnen. Aber das vielleicht nicht unbedingt jedes Jahr eine Schlacht um Leben, Tod und das Schicksal des gesamten Universums geschlagen werden muss, sondern dass auch mal Ruhe herrscht. Und für Jedaito ist in dieser Konstellation, gerade wenn wir sagen, sie sind alle so unterschiedlich und alle so exzentrisch und alle auch ein Stück weit sehr fokussiert auf ihren Job, ob das jetzt der Shitenner-Job oder der normale Job ist, und für Jedaito bleibt dann derjenige zu sein, der all das macht, was die anderen liegen lassen. Ja. Das sehe ich. Ich wünsche ihm das nicht, aber wie meinst du das? Damit funktioniert diese Vierergruppe. Wenn diese vier angenommen eine WG wären, das wünsche ich mir eigentlich auch, aber dann würde hier keiner Teller abwaschen außer Jedaito, weil Zoisato spielt den ganzen Tag Klavier, Nefreito ist unterwegs in seinem Job oder Freundin, Kunzaito hat immer was Wichtigeres zu tun, auch wenn er zu Hause ist und Zeit hätte. Und derjenige, der einfach... auch, denke ich mal, die Realität, den Realitätskontakt behält. Ja. Und schaut, dass nicht jeder einfach hier nur ein Stück weit, der die Bodenhaftung behält. Das muss ja auch, den Job muss ja auch einer haben. Das könnte ein Freighter-Job sein. Weil er eben auch, den sehe ich schon als etwas bodenständiger. Aber der sich selbstlos hier auf einen Job wirft, weil es schlichtweg gemacht werden muss, aus keinem anderen Grund, in dieser Vierer-Konstellation, da sehe ich am ehesten Jedaito. Ja. Und was hat er für ein Leben gehabt vor, bevor die Shitenosai ging, oder wenn er wiederkommt, was für eine Art Japaner würde er sein? Ja. Und entweder haben sie irgendwie eine gemeinsame Unternehmung, wo er mit reinfindet, oder er sucht sich irgendwas sehr Flexibles. Ich mag ja eigentlich die Episode 0, wo er als Frau wiedergebracht wird, weil sie beim besten Willen nichts finden, was ihn charakterisiert. Und ihm dann das geben, das macht ihn wenigstens interessant. Ja. Und er muss sich dann, ehrlich gesagt, mit dem üblichen Macho-Verhalten seiner Kollegen rumschlagen, auch wenn die es nicht mal verstehen, was eigentlich... Weil alle heißen, oh, der Herr Schwarz, der Herr Weiß, der Herr Rot, und das ist unser Hannalein. und dann sagt Hannalein, das ist jetzt aber schon ein bisschen sexistisch. Und dann gucken sie alle nur an und denken, was, warum, wie? Das habe ich doch nicht böse gemeint. Ja. Und es wird natürlich nicht gut porträtiert in der Folge. Es wird porträtiert, als ob Hannalein hier die hysterische Kuh ist, die sich über jeden Scheiß aufregt. Aber in der Sache hat sie recht. Ja. Du bist nicht Herr Rot, Herr Schwarz, Herr Weiß und das Hannalein. Wir wissen nicht mal, glaube ich, ihren... Sie müsste, wenn die heißen tatsächlich Kuroi und glaube ich, und so weiter. Die heißen wirklich so, die geil. Heißen wirklich so, und dann müsste er eben auch eine Farbe kriegen, gelb wahrscheinlich, weil er die gelben Aufschläge an der Uniform hatte. Keine Ahnung. Oder wegen den blonden Haaren. Da wäre vielleicht der Kiroi. Also in manchen Fanfiction ist der Also Jedi ist auch jemand, muss ich sagen, da ist sich Fandom so sicher, wie seine Charakterisierung ist, gefühlt. Und die sehe ich aber überhaupt nicht in Canon. Und in keinem der Canons. Also ja, welche Charakterisierung meinst du jetzt? Dass er so hyperaktiv und ein Jokester und ein zum Beispiel. Ist? Er ist der Jüngste. Ich sehe das im Anime, ehrlich gesagt, eher. Eigentlich nicht so sehr, weil er wird ja beschrieben als sehr ernst und sehr zielstrebig und sehr pflichtbewusst. Also im Anime, also gerade im Anime, im 90er-Jahre-Anime, finde ich, ist er einfach, da wirkt er alles andere als der Jüngste. Da wirkt er wie, also ich meine, Asa natürlich sehr viel weniger ausgefleischt als die anderen Charaktere, einfach weil er der Erste war. Ja. So. Da ist er für mich einfach der ruchlose General. Mhm. Und ich mag einfach, ich habe ihn geschrieben, weil ihn niemand geschrieben hat. Und ich dachte, wie schwer kann es sein für PGSM? Und es war tatsächlich nicht einfach. Aber wenn du schaust, auch im Normal-Anime, er hat schon ein paar Dinge, die er arbeitet wesentlich enger mit seinen Yomas zusammen als die anderen. Ja. Ich habe ihm diesen Beastmaster gegeben. Also, dass er tatsächlich auch mehr Kontrolle hat über die Yoma. Er kontrolliert sogar Künzaitos Yoma. Ja. Also wenn Künstler einen Yoma braucht, dann geht er zu Jidaito und sagt, rück mal raus. Also hat Jidaito in der Zwischenzeit die Yoma-Nägel gefeilt und was immer nötig war und sich gekümmert. Und er ist tatsächlich eher ein ernster Charakter, finde ich auch. Aber ich liebe es, wenn er geschrieben wird in den Fanfictions als der Lustige. Weil irgendeiner muss lustig sein. Oder das schadet nicht, wenn du einen hast, der lustig ist. Und vor allem... Die Hochzeitsepisode, die hat tatsächlich ihn als den Lustigen, wo du den Eindruck hast, dass Dark Kingdom hat das krass unterdrückt. Er hat im Dark Kingdom eine extrem gedämpfte Persönlichkeit gehabt und wenn man das wegnimmt, dann ist er derjenige, der mit den Knien in die Kniekehlen von Nefreito geht und ihn zu Boden tackelt, wenn es sein muss, oder der einfach mal in dem Rückblick, den wir haben, voll das Temperament rauslässt. Das ist der am enthusiastischsten klatscht. Und in dem Rückblick hatten wir das, glaube ich, auch irgendwann mal, dass Jedi-Tel immer so der aufgeregte ist. Oder so. Er hat wesentlich mehr Emotionen im Rückblick, das stimmt. Ja. Also er lacht mal und so. Und sie haben schon versucht, ihm ein bisschen was Energisches zu geben und auch was Kindliches. Ja. Weil das ist immer sowas, der Schauspieler war 18. Das ist natürlich. Das kann ich total sehen. Er wirkt jünger. Kinder, die kindlich sind und auch Jugendliche, die kindlich sind, sind ja als Erwachsene später nicht zwangsläufig kindlich. Nein, man wollte ihm so einen Lausbub geben, so eine Spontaneität und das hat nicht auf dem Set geklappt. Und das ist meiner Meinung nach aber an dem Regisseur festzumachen, weil dem sein Hobby war ja nicht, oder dem seine Hauptaufgabe war nicht, hier eine gute Serie zu machen, sondern ich habe den Eindruck, wenn er abwägen musste, bin ich ein guter Regisseur oder habe ich hier gerade meinen Ego-Trip, dann hat er einen Ego-Trip gemacht. Und das Set war bekannt dafür, die jugendlichen Schauspieler sehr hart anzufassen. Sie wurden angebrüllt, regelmäßig. Er hat sie aufgereiht, zusammengeschissen. Und Jun Maso war ein Schauspieler, der damit nicht gut klarkam. Ja. Und die anderen Schauspielerinnen sagen, ja, ich habe eben gelernt, damit klarzukommen und dann war es für mich alles okay, es war eine gute Erfahrung für mich. Aber es gibt eben auch die sagen, es war echt schwer und das ist schon mal so, ist einer davon. Und ich denke, seine gedämpfte Darstellung hat darin auch ein Stück weit den Grund. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer zu sagen, wie wäre er, wenn das wegfällt? Ja. Wie wäre er als einer, der eben nicht mehr 18 und noch so impulsiv ist, in der Spätpubertät impulsiv, sondern wie ist er 10 Jahre später? Und da hat man andererseits natürlich auch alle Freiheiten der Welt. Total. Und was ich eben ihm wünsche, ist, dass seine Vergangenheit im Dark Kingdom nicht weggewischt wird. Weil er der Einzige war, der gesagt hat, der sich von Endymion krass losgesagt hat. Der gesagt hat, ich wähle das Dark Kingdom. Nicht, weil ich gezwungen bin, sondern weil ich es möchte. Und ehrlich gesagt wünsche ich ihm, dass er das behalten darf. Ja. Weil die letzte Episode von PGSM ebnet das eben wieder ein, wo sie alle happy sind und alle nur Endymion wieder folgen und Jedi zu ihm Freude strahlen, das Bild, glaube ich, überreicht oder eine Freude, aber jedenfalls alles ist wieder gut. Alles, als wäre es nie gewesen, als wäre das Dark Kingdom nie gewesen und das ist nicht so schön. Nee, das finde ich auch nicht schön. Es gibt gerade eine Fanfiction, die heißt Sailor Moon X von Starling Sinclair, die ich total liebe. Die macht die erste Staffel neu. Also es ist quasi wie nochmal neu. Also sie nimmt sich alle Elemente durchaus, ich sehe auch PGSM-Elemente, und arbeitet damit. Ja. Und von Folge zu Folge. Und sie hat gerade das, also Jedi ist jetzt der Erste, den sie quasi wieder rehabilitiert hat. Der wurde einfach einmal geheilt durch den Silberkristall und läuft da jetzt rum und gibt Tipps und versucht so ein bisschen. Und der ist nicht 100% jetzt gut und so wie die Ayakashi-Schwestern, sondern aber der versucht trotzdem irgendwie so sein Ding durchzuziehen, auch zu helfen. Lebt da jetzt, kommt er jetzt klar, versucht sich jetzt irgendwie einen eigenen, nochmal einen modernen Namen zu bekommen und so. Das heißt, die sind nicht dort geboren, die sind jetzt aber in diese Welt pflanzt und müssen da jetzt eben ihr Leben finden. Und das finde ich sehr dreidimensional gemacht. Ja. Und da ist es auch, denen wird auch nicht direkt vertraut, weil sie waren ja gerade böse. Die müssen sich auch irgendwie beweisen. Und ich würde auch sagen, auch, dass die umgekehrt gar nicht Grund haben, den Senshi allzu sehr zu vertrauen. Genau, und sie sind halt jetzt auch eben, er ist jetzt auch, ne, muss ich mich jetzt für etwas, was mich quasi so sehr eingenommen hat, beziehungsweise mein gesamtes Wesen eingenommen hat, weiterhin versklaven, da jetzt zu helfen. Die sind auch, ne, das ist nicht alles nur plötzlich dann jetzt gespiegelt auf der guten Seite und alles war nie Problem, sondern sowohl im Charakter als auch in der Interaktion mit den anderen ist es einfach klar, das war mal unser Feind. Und Usagi ist diejenige, die offen drauf zugeht, weil sie eben so jemand ist, die Leuten vergibt und sagt, nö, du hilfst mir jetzt hier. Ja. Also das klingt sehr vielversprechend. Das ist, ja, das ist genau das, was die, finde ich, als dass diese gemeinsame Vergangenheit, der berechtigte Groll auf beiden Seiten, die Rehabilitation, die absolut möglich und erwünscht ist, aber wirklich nicht einfach sein kann, das finde ich eben wirklich die spannenden Themen hier. Und das wird auch nochmal interessant, wenn wir annehmen, dass Beryl vielleicht zurückkommt. Ja. Und gerade in PGSM wäre das möglich. Wir wissen von dem Manga kennen, dass sie eine Archäologin war und das liebe ich einfach so sehr. Ja, I know. Wir haben so tolle Archäologen in verschiedensten Serien. Also für mich ist sie so eine Art River Song. Ja. Die eben sehr furchtlos und kühn Dinge ausgräbt. Und dann in Sachen reingerät, die ihr eine Nummer zu groß sind. Und ich meine, es hört sich doof an irgendwie, das an Charakteren zu wünschen, dass sie erstmal noch ein bisschen leiden müssen oder sich so ein bisschen finden müssen. Mhm. Aber ja, gerade für jemanden, der, je nachdem wie man es nimmt, entweder die letzten Jahre oder seit tausenden von Jahren brain gewashed und in ein Leben reingefreezed worden sind, das ihrem, vielleicht nicht ihrem Naturell trotzdem entspricht, aber dass sie eben verdunkelt hat. Ja. Dober Begriff. Aber sie haben Schuld auf sich geladen, muss man auch sagen. Ja, ja, und sie haben, also, sind auch benutzt worden. Genau, also das ist, ich glaube, traumatisierender. Und deswegen gerade sowas, und das ist ja nicht nur bei denen in der Charakterisierung, sondern das sehe ich auch Chibusa oder Mamoru etc. Ich möchte nicht, dass das posttraumatische, die posttraumatische Belastungsstörung da vergessen wird. Denn jetzt tun wir so, als wäre alles nie passiert, das finde ich nicht schön. Genau, das ist für den Charakter, für die Weiterentwicklung und auch für mein Verständnis von, wie wir mit Geschichte umgehen sollten. Nicht. Und man muss es ja auch nicht so zu so einem lebenslangen Mühlstein um den Hals machen. Man kann auch sagen, ja, ich hatte dann wirklich 6 Monate, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe und jetzt habe ich das in mein Leben soweit wieder integriert und auf die Reihe gekriegt oder so. Ja. Aber dass es eben nicht spurlos verschwindet. Ja. Deswegen, ich bin da ganz bei Rusty. Ich hätte Nefert wirklich auch gerne weiterhin im Crown und weiterhin irgendwie in dem Leben so. Aber er war trotzdem der Erste, der so ein menschliches Leben angenommen hat, der sich ja auch entschlossen hat zu bleiben. Er hätte die Chance gehabt, zurückzukehren, seine Kräfte an sich zu nehmen und zurückzukehren ins Dark Kingdom oder Endymion. Und er hat sich dagegen entschieden. Ja, und das kommt nicht so gut raus, leider, in den Episoden. Nee. Aber also man muss schon die mehrmals schauen, aber man sieht, dass er sich für das Leben als Mensch entscheidet. Und das finde ich schon sehr, sehr, sei die, dass daraus für ihn was Gutes erwächst, das wünscht man ihm. Ja, aber zusätzlich halt natürlich auch eben mit der Befassung, was heißt das denn hier für mich? Was ist das, was ich wieder gewonnen habe oder verloren habe? Ja. Was heißt das gerade bei all diesen, das würde für mich ein Shiteno-Plot spannend machen. Ja. Diese Auseinandersetzung mit, was heißt mein Leben, nachdem ich so victimisiert wurde? Ja. Wie komme ich damit klar? Wie komme ich da raus? Und was mache ich daraus? Was und welche Narrative nehme ich daraus? Bin ich jetzt weiterhin das Opfer oder schreibe ich das selber? Ja. lasse ich mich von irgendwen führen und in irgendeine Richtung treffen oder treffe ich jetzt selber Entscheidungen? Und es sind keine trivialen Fragen, und überhaupt gar nicht. Für die Shiteno haben wir das nur in PGSM. Ja. Wir haben das definitiv für eine Freitod, für den es erniedrigend ist, der Mensch zu sein am Anfang. Ja. Und der zurück will und dann sich, als er die Wahl hat, dann doch dafür entscheidet zu bleiben. Und wir haben es auch für Kunzaito, der so weit geht, sich mit seinem eigenen Schwert zu durchbohren, nur um der Kontrolle von Beryl zu entkommen. Ja. Und der auch aufgegeben hat, schon lange vorher. Der aufgegeben hat, mit irgendjemandem zu kooperieren, sondern der nur noch sagt, okay, ich mache das jetzt alleine und ich gehe. Ich bin raus hier. Ja. Und er lässt damit ja auch Zeusaito im Stich. Ja. Also da hat er schon lange vorher aufgegeben. Und Zeusaito, den hat er eben aufgegeben, weil Zeusaito sich eben auf die Seite von Endymion schlägt. Und das ist für Kunzaito keine Option. Ja. Und aber dass er eben auch sagt, ich ertrage das nicht, von Beryl kontrolliert zu werden. Ich muss das um jeden Preis der Welt beenden. Und natürlich, er hat auch sehr finstere Dinge gemacht. Ja. Wenn wir da an Dark Mercury denken. Das ist auch was. Das ist auch was, was Fanfiction versucht. Und ich habe noch keine, ich habe Fanfictions gesehen, die dann nach dem dritten Kapitel abbrechen. Ja. Wo sie die beiden wieder aufeinandertreffen lassen. Es, denke ich mal, wird lange Zeit extrem schwierig sein. Ja. Die beiden. Aber die beiden, dass die sich mal hinsetzen. Und ich habe sogar den Spieß auch mal umgedreht. Das hat sich aber dann auch schwer weiterschreiben lassen, aber das können sie halt auch sagen. Nicht ich bin hier schuld, du bist schuld. Ja. Weil du bist nicht zurückgekommen, um uns zu helfen. Die haben alle solche Krokodilstränen geweint, weil du jetzt unter der Kontrolle des Dark Kingdom bist. Das war so schlimm, die arme Army. Und dann warst du weg und du bist nicht zurückgekommen. Und ihr habt, um uns hat es euch nicht leid getan, um keinen von uns. Und deswegen tust du mir auch nicht leid. Deswegen, ehrlich gesagt, habe ich kein Mitgefühl mit deiner Situation. Und das ist natürlich ein Arschlochverhalten. Ja. Das ist Victim Blaming. Aber das ist was bei Ami durchaus ziehen wird. Ich denke, das steckt sie auch nicht ohne weiteres weg. Aber die Auseinandersetzung zwischen Ami und Kunzaito, die würde ich wirklich gerne in so viel mehr Fanfictions sehen. Ja. Da will ich wirklich einiges sehen. Es gibt sogar eine, die shippt Kunzaito mit Amis Mutter und die ist leider nie weitergeschrieben worden. Das wäre katastrophal geworden. Ja. Da hätte ich Spaß gehabt. Ja. Was ich Beryl vor allem noch wünsche als Nachtrag ist, dass sie ganz, ganz schnell sich Endymion aus dem Kopf schlägt. Ja. Dass es nicht mehr um Männer geht. Ja. Dass es nicht um den geht, den sie nicht früher nicht haben konnte und jetzt nicht haben konnte. Dass das irgendwann echt mal hinter ihr liegt und sie was Besseres findet. Ja. Wird oft mit Jedaito geschippt, finde ich schwierig, weil ein ganz großes Ungleichgewicht an Lebenserfahrung und ehrlich gesagt auch Macht dahinter steckt. Aber wenn es gut gemacht wird, kann ich mir es vorstellen. Aber Beryl, denke ich mal, muss erstmal wirklich ihr eigenes Leben, muss auf die Füße kommen. Beryl wünsche ich eigentlich so blöd, das jetzt klingt, gerade im Vergleich zu dem, was ich gerade zu den Shiteno gesagt habe. Aber ihr wünsche ich erstmal noch ein bisschen Leben, wo sie sich an das alles nicht erinnert. Mhm. Ich wünsche ihr erstmal, weil ich meine, ihre Schuld ist die größte. Mhm. Und damit zu leben, also ne, die Shiteno war zumindest Opfer. Mhm. Aber sie war Täter. Ja, wie sehr wurde sie von Metallia kontrolliert? Das ja, natürlich. Aber ich will eigentlich die alle gar nicht so sehr zu Opfern machen, weil ich denke, sie hatten alle Gründe, sich dafür zu entscheiden. Ja. Klar, in PGSM ist ein großer Zwang ausgeübt worden. Ne? Das interpretieren wir rein. Ja, ne, in PGSM wird deutlich gesagt, dass sie die Shiteno foltert, wenn sie nicht gehorchen. Ja. Und das macht auf Zeusaito und Kunzaito keinen Eindruck. Aber auf Nefraito und Jedaito sehr wohl. Die kann sie schlichtweg durch Schmerzen kontrollieren oder indem sie ihre Erinnerungen löscht. Genau, aber deswegen wissen wir einfach nicht, wie sehr freiwillig das war. Ja. Aber wir wissen schon, dass bei Beryl sehr viel freiwillig war, egal wo wir da sind. Und die das Mittel macht zu sie denen, einfach mehr zum Täter, als die, wenn die Erinnerung wiederkommt. Und die Mittel, und zu denen sie greift, sind sehr extrem. Genau, und das ist hart, sich an sowas zu erinnern. Ja. Deswegen kann ich auch verstehen, warum man sie nicht unbedingt Das hat sich die Serie später getraut, wenn wir Galaxia nehmen zum Beispiel. Da wurde es ja im Anime selber sogar in ihren eigenen Worten, was mache ich jetzt und so weiter. Und du sagst, du hilfst jetzt denen, den du vorher schaden. Du passt jetzt auf, dass es wieder gut läuft. Mhm. Und so. Und da haben sie sich das getraut und das finde ich als letzte Instanz auch super. Aber das ist ja nicht eine Galaxia als eben mächtiger Senshi ist auch in einer Position, in der sie das kann, indem sie quasi in genau dem Maße, nicht niemals in genau dem Maße, aber in einem ähnlichen Maße, in dem sie Schaden angerichtet hat, jetzt auch Gutes anrichten kann. Und ein Stück weit wünsche ich mir das auch für Beryl, dass das, was sie so gefährlich gemacht hat, sie hinterher auch, dass sie das auch noch mal nutzen darf für bessere Zwecke. Ja, natürlich, aber hinterher. Ich wünsche ihr trotzdem erstmal eine Zeit, wo sie sich dann, wenn sie wiedergeboren wird, wünsche ich ihr ein Leben, in dem sie da sich nicht dran erinnern muss erstmal. Mhm. Und tatsächlich einfach Archäologin sein kann, etc. Vielleicht auch durchaus mal glücklich verliebt sein, etc. Mhm. Und dann, später, in einem gefestigten Leben, sollte sie sich wieder daran erinnern. Das wird ein riesengroßes Trauma sein, aber dass sie dann eben eine gefestigte Stütze hat, damit was zu machen. Ja. Und ich denke auch, dass es jetzt nicht mein Haupt-Headcanon, aber ich habe immer ein Headcanon gehabt, dass sie sich, wenn sie mit den Shiteno kooperiert später, dass die eben schon zu fünft wirklich was ausrichten können, was keiner von ihnen alleine könnte oder keiner, die vier nicht und sie nicht separat. Dass es eben schon läuft. Ja. Und es muss eben in die richtige Richtung laufen, dass sie eben das nicht tut, um selbstsüchtige Dinge durchzuziehen oder ihre Machtstellung zu festigen. Und leider haben wir mit Mio ja den Fall in PGSM, die ja ein Schatten von Beryl ist. Als Mio wiederkommt, ist ganz klar, ich bin Königin der Erde. Ja. Und sie etabliert sich hier in Japan als Königin der Erde. Ja. Und das ist alles ein bisschen sehr illusorisch, weil sie herrscht letztendlich über ein leerstehendes Haus. Ja. Aber dieses Selbstverständnis, und Mio, denke ich, ist kein Charakter in dem Sinn. Mio ist einfach nur eine Sammlung von Eigenschaften und von Ambitionen. Aber ich finde, ich wär's, und für Mio würde ich mir eigentlich wünschen, dass ihr Wunsch nach Freundschaft echt war und dass sie das irgendwann kriegt. Aber wenn sie nie wiedergebracht wird, weine ich ihr nicht nach, weil ich finde sie sehr schwer wiederzubringen. Ja. Sie war eben schon mehr Yoma als Mensch oder mehr übernatürlicher Wiedergänger. Ja. Ich weiß auch nicht. Zeit, Rusty erinnert an die Zeit. Ja. Danach machen wir noch ein paar Nebenfiguren aus PGSM, wenn wir PGSM sind. Wir haben ja immer überlegt, was macht Shingo, wenn er groß ist? Shingo. Ich liebe Shingo. Also auch da muss ich sagen, bin ich wieder nicht nur bei PGSM, sondern bei allem Shingo. Ja. Obwohl der PGSM-Shingo wirklich mein Lieblings-Shingo ist. Ja. Das muss ich sagen. Shingo, ganz viele machen ihn ja auch als Fotojournalist so ein bisschen bei der Zeitschrift des Vaters. Das kann ich auch sehen, muss ich sagen. Aber Shingo ist für mich eigentlich sehr offen. Der kann alles sein, was er möchte irgendwie. Und ich hoffe, ich meine, er macht ja auch sehr viel Künstlerisches. Er ist da zwar nicht unfassbar begabt drin, er macht es aber gerne, aber wenn du in dem Alter so einen Drang hast, Dinge zu gestalten, dann wirst du besser mit der Zeit, weil das geht ja nicht weg. Und sei es so Sachen wie Grafikdesign oder was weiß ich. Und er ist von klein auf reingewachsen in diese magische Welt. Vor allem in PGSM merkt er ja schon viel früher, weil Luna lebt im Haushalt. Und ab und zu erwischt er sie auch in Menschengestalt, nicht nur in Katzengestalt. Ja. Und ich denke, irgendwie wächst er da rein. Glaube ich auch. Und wer weiß, was dann wird. Ja. Vielleicht hält er ihnen den Rücken frei. Vielleicht ist er eine große, große Hilfe. Vielleicht hat er sein ganz eigenes Ding. Ja. Ja, ich finde einfach immer schön, das haben wir schon so vielen Episoden gesagt, ich finde schön, dass wir Bilder von ihm haben als Erwachsenen. Ja. Er kommt auf die Treffen, wenn sich die Schauspieler treffen, kommt er manchmal hin. Oder es gibt so Zufallsfotos von ihm. Jedenfalls, man sieht, das ist ein erwachsener Shingo und das ist einfach klasse. Ja. Das stimmt, das finde ich auch groß. Ja. Großartig. Ja, das ist schön. Und für Haruna-Sensei ist es so, die PGSM Haruna scheint ja wirklich mit nicht unzufrieden zu sein. Also sie hat nicht dieses ständige Hintergrundgeräusch von ich muss heiraten, ich will einen Mann finden. Sondern sie geht in ihrem Job auf und ich denke, das kann sie auch weiterhin. Ja. Sie ist eine gute Lehrerin, würde ich sagen. Sie ist eben nicht so eine Respektsperson. Sie ist auch sehr impulsiv und sehr emotional und sehr laut und eben nicht so diese kalte Autorität. Und ob sie ihre Klasse, ob sie das mit dem Unterrichten wirklich so gut hinkriegt, das wissen wir nicht. Aber ich mag sie. Wie glaubst du, wäre PGSM Ikuku, wenn sie rauskriegen würde, wer denn ihre Tochter da ist? Ehrlich gesagt, ich denke für einen Moment, diese Eifersucht zu sagen, ich werde hier deklassiert, deplatziert, ich wollte doch mal berühmt werden, ich wollte doch ein Star werden und meine Tochter ist jetzt die allergrößte. Auf der anderen Seite total stolz auf ihre Tochter, weil ich denke, sie hat keine schlechte Meinung von Usagi. Wir sehen sie nicht auf Usagi rumhacken mit warum bist du so, warum bist du so, ja. Warum bist du so, sondern sie unterstützt ja Usagi in allem und wenn sie schlechte Noten hat, dann schickt sie sie in zur Cram School, aber sie meckert jetzt nicht rum und sagt, warum bist du nicht schlauer, sondern sie ist einfach so immer dermaßen Usagi, es stärkt ihr den Rücken, sie streiten sich über jeden Scheiß. Aber wenn es drauf ankommt, ist Ikuko voll da. Und ich denke, das macht ihr schon zu schaffen, dass sie nicht da war für Usagi. Ja. In der Zeit. Da fühlst du dich schlecht als Mutter, das kann ich auch sagen, wenn deine Kinder durch irgendwas durchgehen und du kannst nicht helfen. Ja. Weil es liegt nicht in deinem Einflussbereich oder du kannst da einfach nichts machen. Oder es ist eben schon passiert und jetzt fühlen sie sich, wie sie fühlen und du kannst es nicht mehr ändern. Ja. Und das ist schwer für sie als Mutter, denke ich, da zu merken, ich war nicht da für meine Tochter. Ja. Und auf der anderen Seite, sie war immer ein großer Fan von der Idee, dass sie einen Freund hat. Und ich denke, sie und Mamoru, das wird gut. Das ist, für Mamoru ist das am Anfang sicherlich alles viel zu viel. Das ist sehr viel Ikuko für einen wie Mamoru. Aber ich glaube, er wird sofort adoptiert und ins Herz geschlossen und sie wird wirklich glücklich sein, dass Usagi ihn hat und wird ihn, ich denke, wenn Mamoru irgendwelche hochfliegenden, unrealistischen Vorstellungen von Mütterlichkeit etc. hatte, die werden dann zerstäubt. Ja. Und da sieht Mamoru eben auch, wo es hingehen kann. Mit Usagi in 20 Jahren und ich denke, damit kann er dann auch leben. Aber diese Wärme, die diese Familie hat, die Tsukino-Familie, das kommt so viel von Ikuko. Und ich wünsche mir einfach, dass sie das weiterhin an Usagi geben kann. Usagi wird ja auch ein Baby kriegen, nehmen wir an, in PGSM. Und ich denke, ich mag ja eben nicht so die Vorstellung, dass Usagi, Mamoru und Shibuya als Kleinfamilie in einem Kleinstapartment sitzen. Ich denke, Ikuko wünsche ich, dass sie in dem Leben von ihren Kindern da eine Rolle spielt, in ihrem Leben von ihrem Enkelkind eine Rolle spielt. Und dass sie Usagi dann die Unterstützung geben kann, die sie ihr vorher nicht geben konnte. Aber ich denke, ihre Reaktion überwiegend werden Schuldgefühle sein, wenn sie erfährt, was Usagi alles machen musste, alleine. Ja, da bin ich dabei. Ja, und Usagis Vater, den sehen wir ja nicht. Wir sehen einen Cameo-Auftritt von dem Regisseur als Usagis Vater, der an der Hochzeit in sein Taschentuch heult. Ja. Also wir wissen, wo die Emotionalität dann auch noch herkommt. Das kommt nicht nur von Ikuko in PGSM. Ja, aber das ist ja wirklich Canon. Aber das ist Canon Kenji. Ja. Der einfach Vorliebe zu seinen Töchtern auch mal zerfließt und zu seinen Kindern. Und der war eben auch nie da und ich weiß nicht, ob ihn das gestört hat oder nicht. Sein Job war eben, denke ich, das Geld nach Hause zu bringen und ansonsten ein Netter zu sein und darauf wird es wahrscheinlich weiterhin rauslaufen. Ja. Seine Kinder mögen ihn, denn den Eindruck macht es. Wir haben ein Telefongespräch mit ihm, wo sie sich total freuen, dass der Papa anruft und dann stürzen sie ins Telefon und Mehr wissen wir nicht. Ja. Da kann man leider gar nichts sagen. Aber über Ikuko. Ja, da wünsche ich mir einfach nur das Beste für Ikuko. Und natürlich ihre Freundschaft mit dem Manager von Minako. Wenn jetzt Usagi und Minako die allerbesten Freundinnen sind und noch Senshi-Kollegen, da wünsche ich mir, dass die beiden ihre Freundschaft vertiefen und sagen, hast du es gewusst? Hast du es gewusst? Was soll das heißen? Du hast es gewusst und hast mir es nicht gesagt. Ja. Ich denke, Minakos Manager rafft das relativ früh. Ich denke auch. Und dass die beiden jetzt sagen, aber jetzt müssen wir wirklich ein Auge haben drauf oder sich gegenseitig bemitleiden oder sich bedauern. Irgendwie, ich denke, dass das stärkt die Freundschaft, dass sie hier eine gemeinsame Geschichte haben mit ihren Tochter-Klientin. Und wem soll der Manager denn davon erzählen, bitte? In Ikuko hat er jemanden, da kann er anrufen und sagen, du glaubst nicht, was heute passiert ist. Ja. Und Ikuko will das natürlich alles hören. Ja. Und Ikuko hat ja auch in der Serie immer versucht, Makoto zu bemuttern. Komm doch rein, hast du schon gegessen? Magst du ein Rührei? Also bei Tsukinos gibt es immer Rührei. Ja. Die Kochkünste von Ikuko sind nicht berühmt, aber es gibt sehr leckeres Rührei, muss man sagen. Aber oder diverse Omelettes mit Füllung und ohne und Soße und ohne. Und für Makoto ist das alles viel zu viel. Die ist da sehr schnell, also sieht sich da sehr schnell zurück. Aber schön wäre auch, wenn die sich auch ein bisschen näher kommen. Ja, das stimmt. Wenn Makoto sich dann irgendwann dran gewöhnt hat und sich davon nicht so erdrückt fühlt und ja, Ikuko vielleicht so ein bisschen alle bemuttert, die es gerade nötig haben. Fände ich gut. Ja. Für Hina wissen wir, wie ihre Zukunft aussieht, weil da gibt es ein Special. Ja. Sie wird Schauspielerin, erfolgreich. Und spielt im Wesentlichen auch solche Superhelden-Sachen, die sie in ihrem echten Leben erlebt hat, spielt sie später als Schauspielerin eben in solchen Serien mit und scheint zufrieden zu sein. Und da wünsche ich mir, dass die beiden Freunde werden wieder. Ja. Weil das, die haben schon eine lange Geschichte miteinander, Mamoru und Hina. Und sie hat ja gesagt, so, ich gehe jetzt und irgendwann komme ich wieder und vorher will ich nichts hören. Und ich denke, sie kommt wieder und sie fangen sich wieder und sie werden super Freunde wieder. Das wünsche ich mir für die beiden. Das wünsche ich mir auch. Das finde ich gut. Damit haben wir nämlich für Mamoru einfach einen Link zu seiner Kindheit und ich denke, für Hina ist es auch besser. Auch besser zu sehen. Ich mag das sowieso, wenn Ex-Freunde befreundet sind. Weil es ist immer, ich finde immer, wenn, ja, natürlich, es gibt eklige Trennungen und es gibt auch Sachen, die kann man zerstören und die sind dann einfach nie wieder dasselbe. Mhm. Aber ich finde es so tragisch, wenn ein Mensch, den du ja mal geliebt hast, dann und eine gute, zu jemandem wird, den du nicht mehr sehen kannst. Eine gute Beziehung ist immer auch eine gute Freundschaft. Genau. Und das aufzugeben ist auch schwer. Also das ist immer besser, man hat das noch. Ja. Das finde ich auch. Und insofern finde ich das auch, die beiden sollen ruhig Freunde. Ja. Ich weiß nicht, ob sie vorher wirklich so tolle Freunde waren. Vielleicht war Hina eine viel bessere Freundin, bevor sie angefangen hat, hier die Ehefrauennummer aufzulegen, die zu ihrem Wesen auch nicht so gut passt. Mal sehen. Und mal sehen. Ja. Damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten Nebencharaktere von PGSM. Ich denke auch. Ob wir die Anime-Nebencharaktere nochmal machen wollen, das können wir uns ja nochmal in Ruhe überlegen. Naja, Naho und Umino haben wir schon so ein bisschen in ihrer Episode mit. Ja. Und auch Motoki haben wir schon so ein bisschen in seiner Episode. Aber ja, da gibt es sehr viele, also durchaus. Mhm. Ich habe mir eben auch zu PG7 damals relativ viele Gedanken gemacht, wie es weitergeht, und ich habe schöne Fanfiction dazu gelesen. Deswegen habe ich da auch relativ viel dazu zu sagen. Worüber ich mich durchaus auch freuen würde, wenn wir darüber reden in Zukunft, ist diese ganzen Horden von Bösewichten, die ja wirklich am Ende auf der Erde als Menschen leben oder überhaupt weiterleben, also und nicht mehr böse sind. Von Ale und Anne über die Ayakashi-Schwestern. Ja. Also da würde ich mich freuen. Oh ja, dann machen wir eine Bösewicht-Edition. Ja. Das ist eine super Idee. Ja, die sind ja oft auch haben mehr Screentime. Ja. Es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die mal zwischendurch böse waren. Mal sehen, ob wir die dann mitzählen. Aber ja, das stimmt. Da gibt's schöne Dinge. Alles klar, dann bedanke ich mich, Flora, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und schaut mal auf Floras Tumblr, weil sie hat ihren tollen Mundschutz an, ihre Maske. Ich habe ein Tuxedo-Mask. Ja! Mein Mann besteht darauf, dass es ein Tuxedo-Mask-Mask ist. Ja. Ja, sag mal, wo man dich findet mit deinem Tuxedo-Mask. Man findet mich auf AO3, auf Tumblr und eben auf Fanfiction.net unter dem Penname Flora One. Ja. Aber die Tuxedo Mask gibt es nur auf Tumblr. Ja. Ja, das war super. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und passt auf euch auf. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!